Vor 450 Jahren wurde Michel de Montaigne, der weltzugewandte Skeptiker, der unaufdringliche Moralist, der weltfromme Einsiedler zwischen zwei Epochen, zwei politischen Ordnungen, zwei Religionen geboren. In seinen Essays spricht vielleicht zum ersten Mal die Stimme des modernen Individuums. Hören Sie nun Begegnungen mit Michel de Montaigne von Matthias Greffrath. Ich habe mich tausendmal in meinem Hause mit dem Gedanken schlafen gelegt, man könnte mich in dieser Nacht verraten und umbringen und mir vom Schicksal nur dies erbeten. Es möge ohne Schrecken und lange Qualen abgehen. Der Landedelmann Michel Ecaim de Montaigne lebte in finsteren Zeiten. Zeiten sind das, in denen es schwer ist, weise zu sein. Von 1533 bis 1592. Seine Lebenszeit fällt zusammen mit den Religionskriegen in Frankreich, ein Jahrhundert vor unserem 30-jährigen Krieg. Es ging um Macht und Geld, wie immer in Religionskriegen. Das Gold, das die spanischen Konquistadoren den Indianern rauben, fließt auch nach Frankreich und gibt dem absterbenden Feudalismus den Rest. Die Inflation ruiniert die Wirtschaft und verarmte Landadlige nennen sich Protestanten. Raubritter, die sich am Reichtum der katholischen Klöster sanieren wollen. Ein Teil des spanischen Goldes wird von den katholischen Ultras in Kanonen und Propaganda umgesetzt. Guise, ihr Anführer, redet von der Rechtgläubigkeit und lässt den Pöbel von Paris aufhetzen. Aber er würde auch konvertieren, wenn er dafür die Krone kriegte. Die sitzt noch auf den Köpfen von Katharina von Medicis Söhnen. Aber die sterben, einer nach dem anderen. Versuchen, zwischen den Religionen, zwischen den Armeen, zwischen England und Spanien zu lavieren. Die Mittel sind dieselben auf allen Seiten. Ich hätte es kaum geglaubt, ehe ich es gesehen hatte, dass es so scheusälige Seelen geben könnte, die um reiner Mordlust willen Mord begehen, andere Menschen zerhacken und ihnen die Glieder abhauen, ihren Geist anspannen, um unbekannte Foltern und neue Todesarten zu erfinden, ohne Feindschaft, ohne Vorteil, ohne anderes Ziel, als sich am ergötzlichen Schauspiel der erbärmlichen Gebärden und Zuckungen, des kläglichen Ächzens und Wimmerns eines qualvoll mit dem Tode ringenden Menschen zu weiden. Ich für meinen Teil habe nicht ohne Unmut mit ansehen können, wie man ein unschuldiges Tier verfolgt und tötet. Im Nachsatz entschuldigt Montaigne sich für seine Weichheit. Zitiert ein paar antike Autoritäten, damit man ihn nicht auslacht. Der Prozess der Zivilisation, der uns weichere Gemüter und effektivere Tötungsmaschinen bescheren sollte, fängt gerade erst an. Die Welt ist nichts als eine nimmer ruhende Schaukel. Alle Dinge in ihr schwanken fort und fort. Die Erde, die Felsen des Kaukasus, die Pyramiden Ägyptens. Und zwar, weil alles schwankt und sie dazu. Selbst die Beständigkeit ist nichts anderes als ein zauderndes Schwanken. Alles, was eines Tages geschehen kann, kann auch heute geschehen. Es waren nicht nur die Religionskriege, die die Verhältnisse und die Menschen so schwanken ließen. Es war eine Zwischenzeit in jeder Hinsicht. Das Alte löste sich auf. Die feudalen Hierarchien und der ungeheure Überbau der christlichen Diesseits- und Jenseitslehre. Und das Neue war noch nicht da. Nationalstaat, Kapitalismus, Aufklärung, Maschinen. Der Zugriff der alten Produktionsweise auf die Leben und die Seelen der Einzelnen hatte sich gelockert. Und die neuzeitliche Vernunft hatte sie noch nicht im Griff. Zwischenzeit. Für ein paar Generationen stand der Mensch allein in der Welt. Und zwischen beiden, dem einzelnen Menschen in seiner Kreatürlichkeit und den Sternen in einem von nichts gehaltenen Kosmos, war für eine Weile alles offen, war alles möglich, wurde alles geglaubt. Trieb die große Pest die Menschen in die Demut vor dem Unabänderlichen, peitschten die Entdeckungen der Renaissance sie in die Selbstvergottung. Die Stadtfürsten in Italien entfalten weltliche Pracht und auf ihren Grabmälern stehen sie aufrecht. Die Maler entdecken den menschlichen Körper, die Dichter heiligen den Alltag und die Musik begleitet von nun an irdische Leidenschaften. Oben ist man aufgeklärt und füllt die Bibliotheksregale mit dogmatischem Humanismus, kaum dass man die Scholastik abgeräumt hat. Unten werden von Analphabeten Forderungen nach Volksherrschaft und Brot durchgekämpft, vorgetragen in urchristlichen Formen. Der Fernhandel entwickelt sich und mit ihm steigt eine neue Schicht schnell zu Reichtum und langsam zur Macht auf. Montaignes Großvater war noch Händler in Bordeaux. Seine Schiffe holten Heringe aus Neufundland und brachten Wein nach Nordfrankreich. Amerika wird entdeckt und Kopernikus geboren. Zwischen Armut, Pest und Kriegen entstehen der moderne Bergbau, die Medizin, die Schießkunst, der Buchdruck und die Kämpfe um diese Entdeckungen. Nichts war gewiss und mehr als sonst vom Zufall abhängig. Fortuna und der verlorene Sohn. Das waren beliebte Bilder in dieser Zeit. Und auch dies, ein Emblem zeigt ein Segelschiff, dessen Besatzung Löcher durch den Rumpf bohrt. Selbstversenkung. Die Astrologen prophezeien den Weltuntergang für das Jahr 1500, auch noch für das Jahr 1600. Und François Rabelais, dessen Roman vom fressenden Riesen zu Montaignes Lieblingsbüchern gehört, weiß keine bessere Parole als »Tu, was du willst«. Auf dem Scheitelpunkt dieses Prozesses lebte Michel de Montaigne, 100 Jahre nach dem religiösen Veitstanz und 100 Jahre vor Voltaires Geburt. Wir sind Christen im gleichen Sinne, wie wir Schwaben oder Perigordiner sind. So jemand ist in den Religionskriegen mit ihren 1000 Gesichtern, den Machtspielen, der Kritik an der korrupten katholischen Kirche, der Befreiung des Individuums durch die Reformation und seiner Unterwerfung unter die Herrschaft eines unsinnlichen, gnadenlosen Gewissens durch dieselbe Reformation, die bei Münzer hieß Befreiung der Bauern, bei Luther Festigung der Fürstenmacht und bei Calvin Akkumulieren, so jemand ist da nicht zu gebrauchen. Zumal, wenn er keinen Ehrgeiz kennt und sich damit begnügt, das Schlösschen an der Dordogne zu erhalten, das sein Großvater mitsamt dem Adelsbrief erworben hat. Unter unseren alltäglichen Handlungen ist von 1000 nicht eine, die uns angeht. Dieser da, den du rasend und außer sich diesen geborstenen Mauerwall emporklimmen und sich so vielen Feuerschlünden entgegenwerfen siehst, und jener andere von Wunden bedeckt, schaudernd und bleich vor Hunger, aber entschlossen, eher zu verenden, als ihm das Tor zu öffnen. Glaubst du, sie kämpften für ihre eigene Sache? Für jemanden vielleicht, den sie nie gesehen haben, der sich nicht die geringste Sorge um ihr Los macht und derweilen in Muße und Wonnen schwelgt. Dieser hier, den du nach Mitternacht schwindsüchtig, triefäugig und filzig aus seiner Bücherkammer treten siehst, denkst du, er forsche in seinen Büchern danach, wie er rechtschaffener, zufriedener und weiser werde? Nichts von alledem. Er wird entweder darüber zugrunde gehen, oder er wird die Nachwelt über das Versmaß des Plautus oder über die wahre Schreibweise eines lateinischen Wortes belehren. Wer gibt nicht willig seine Gesundheit, seine Ruhe und sein Leben um Ehre und Ruhm? Diese nutzloseste, nichtswürdigste und flacheste Münze, die unter uns im Umlauf ist. Machen wir uns von jenen lebhaften Verstrickungen los, die uns anderwärts haften lassen und uns selber entfremden. Das Größte in der Welt ist, sich selber gehören zu können. Wir sind, so glaube ich, gelehrt, nur durch unser gegenwärtiges, nicht durch unser ehemaliges oder zukünftiges Wissen. Ich kenne einen, der, so oft ich ihn frage, ob er dieses oder jenes weiß, ein Buch von mir verlangt, um es mir darin zu zeigen. Und der sich nicht getrauen würde, mir zu sagen, er habe die Krätze am Hintern, ohne auf der Stelle im Lexikon nachzuschlagen, was Krätze ist und was Hintern. Wir wissen zu sagen, so sagt Cicero, dies ist die Ethik Platos, das sind die wörtlichen Worte des Aristoteles. Aber wir... Was sagen wir selber? Wie urteilen wir? Was tun wir? Ebenso viel könnte wohl auch ein Papagei sagen. Schieben wir die sich immer stärker aufdrängenden Fragen nach den Angehörigen der Armeen beider Verteidigungssysteme auf. Und die nach den Denkmönchen unserer Tage, die mit einem neuen Computerprogramm für die Firma Apple Incorporated Ehre, Ruhm und noch flachere Münzen gewinnen wollen. Oder mit einer Untersuchung über das Verhältnis von Montaigne zur pyrrhonischen Skepsis einen Lehrstuhl für Romanistik. Schieben wir die Frage nach uns, die er uns so nahe legt, noch ein Weilchen auf. Und auch die andere nach dem Verhältnis seiner Zwischenzeit zu unserer, in der auch vieles nicht mehr greift und Neues nicht in Sicht ist. Schieben wir das auf, eingedenk einer anderen Warnung, Wenn man sich über mich unterhalten soll, so will ich, dass es wahrhaft und richtig sei. Ich käme gern aus dem Jenseits zurück, um den Lügen zu strafen, der mich zu einem anderen machen wollte, als ich war. Wäre es auch, um mich zu ehren. Beunruhigen wir ihn also nicht in seinem Grab in der Universität von Bordeaux. Dort liegt er. Aus Stein, in voller Rüstung, die nackten Hände fromm gefaltet und blickt gen Himmel. Ob da ein Gott ist, hat er offen gelassen, hat das Vaterunser gebetet und im Übrigen von der Mutter Natur geredet. Zu seinen Füßen liegt ein sanfter Löwe. Sein Kopf liegt auf einem bequemen Kissen und der Sarkophag trägt 4 mahnende Totenschädel. Das passt zu ihm, die Rüstung weniger. Nur 2 Jahre hat er gedient aus Pflichtgefühl und ein wenig Eitelkeit. Und auch den Dienst an der Gerechtigkeit hat er schließlich quittiert. 18 Jahre lang war er Richter und Ratsherr gewesen in Bordeaux und hatte beobachtet, wie fragwürdig die Beurteilung von Menschen war. Zu sehr hinge, so schreibt er einmal, der Urteilsspruch vom leiblichen Befinden des Richters am Morgen seiner Verkündigung ab. Zu sehr auch ist ihm die Dummheit und Selbstgerechtigkeit seiner Kollegen auf den Geist gegangen. Sie zeigen umso mehr ihren Hintern, je mehr sie den Kopf hochzurecken glauben. Wie ein Ratsherr, den ich kenne, der sich, nachdem er mit äußerstem Stimmaufwand und ebensolcher Albernheit einen Wortschwall von Paragraphen von sich gegeben hatte, in das Pisshäuschen des Rathauses zurückzog und da gehört wurde, wie er ganz andächtig zwischen den Zähnen murmelte, Non nobis, Domini, non nobis, sed nomini tuo da gloriam. Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gibt die Ehre. Michel de Montaigne ist 38. Er verkauft sein Richteramt, die Käuflichkeit der Ämter hat ihm nie gepasst, baut einen der Ecktürme seines Anwesens als Bibliothek aus und lässt ein Schild anbringen. Seigneur Montaigne sei der öffentlichen Pflichten müde und wolle sich nun in süßer Weltflucht den Musen widmen. Das ist 1571. Ein Jahr später heiratet in Paris der Protestant Heinrich von Navarra, der spätere Henri Quatre, Margarete von Valois, die katholische Schwester des Königs. Aber die Hochzeit endet mit der Bartholomäusnacht. In Paris und anderswo werden 20.000 Hugenotten geschlachtet. Montaigne liest Plutarch und sitzt schon an seinen 107 Versuchen, sich selbst zu verstehen und richtig zu leben. Ich habe allen Geschmack an Neuerungen verloren, unter welcher Gestalt sie auch auftreten, und habe Grund dazu. Denn ich habe höchst verhängnisvolle Folgen davon gesehen. Ich halte mein Urteil zurück. Ein weltmüder Konservativer? Ein politischer Aussteiger? Nicht nur, hätte er gesagt. Und dann hätte er Vergil zitiert. Verhindert doch wenigstens nicht diesen Jüngling, dem zerrütteten Jahrhundert, zu Hilfe zu eilen. Er hat auf Henri Quatre gehofft, den die Franzosen bis heute Le Bon Roi Henri nennen, der jedem Bauern am Sonntag sein Huhn im Topf versprach und dessen Sieg über die Katholiken dem Land schließlich die Einheit wiedergab. Dass er dann katholisch wurde, um den Sieg zu sichern, das hätte ihm auch Montaigne raten können, bei dem er ein paar Mal zu Besuch war. Das letzte Mal 1587 nach der entscheidenden Schlacht bei Coutras. Da hatte er sich von seiner Truppe abgesetzt und ritt in ein paar Tagen in die Pyrenäen, um seiner Kurtisane, der schönen Corisande, die 24 Banner der besiegten Katholiken zu Füßen zu legen. Die linientreuen Hugenotten haben den Kopf geschüttelt. Aber die Franzosen haben ihn geliebt dafür. Montaigne berichtet in einem kargen Brief, Heinrich von Navarra habe bei seinem Besuch die Speisen nicht vorkosten lassen. Das war damals ein seltener Vertrauensbeweis in diesen Kreisen. Und an die schöne Corisande, eine Dame aus den besseren Kreisen von Bordeaux, schreibt er einen Brief, in dem er sie beschwört, ihre Leidenschaft dem Glück und den Interessen ihres Geliebten und des Landes unterzuordnen. In dem Jahrzehnt, in dem er die Essays diktiert, seine eigene Schrift kann er nicht lesen und er ist zu ungeschickt, um eine Feder anzuspitzen, in diesem Jahrzehnt wirkt er als geschätzter Diplomat hinter den Kulissen. Man schätzt ihn, weil er keine eigenen Interessen verficht. Sein Turm ist nicht aus Elfenbein, sondern eher das Refugium eines Doppelagenten, der weiß, dass seine Waffen, Vernunft, Bon Sens und eine realistische Menschenliebe in diesem Kampf nur aushilfsweise benötigt werden. Aber wenn er gerufen wird, geht Montaigne auf diplomatische Reisen, verhandelt zwischen dem Herzog von Guise und Heinrich von Navarra und entdeckt dabei, dass man auf der Innenseite der Macht gänzlich undogmatisch in religiösen Fragen ist. Verhandelt zwischen Navarra und dem schwachen König in Paris. Einzelheiten darüber sind nicht bekannt. In der Politik war er offen und diskret, wie in der Liebe. Wenn er mit einer Frau Liebe gemacht hat, wäscht er sich tagelang nicht den Schnurrbart. Aber er verabscheut die Gespräche der Pariser Höflinge beim Frühstück über die Einzelheiten der Nacht davor. Die Mächtigen und die Frauen haben seine Diskretion geschätzt und gebraucht. Sie haben mich treu befunden, selbst noch im Dienste ihrer Unbeständigkeit. Und wie viel Anlass sie mir auch gaben. Ich habe nie bis zur Verachtung und bis zum Hass gebrochen, denn derlei Vertraulichkeiten verpflichten mich. Später, das Buch ist geschrieben, sitzt er in den Bädern von Lucca, um seinen Nierenstein zu spülen. Eine verrückte Sitte, aufzuschreiben, wie viel man pisst. Da erreicht ihn ein Brief seines Königs, er müsse Bürgermeister in Bordeaux werden. 4 Jahre lang leiht er dem Amt seine Hände, aber nicht das Herz und die Nieren. Bewahrt den Frieden der Stadt durch kluge Unterlassungen. Sich des Handelns enthalten ist oft ebenso verdienstlich wie das Handeln. Doch es steht weniger im Lichte. Und das geringe Verdienst, das ich habe, liegt sozusagen ganz in dieser Richtung. Sein Gesellschaftsideal? Die Gemeinwesen, in denen weniger Ungleichheit zwischen Herren und Knechten herrscht, dünken mich die angemessensten. All das ist nicht wenig. Aber das Größte in der Welt ist, sich selbst gehören zu können. Und dazu ist, wenn man der Weisheit des Orakels zu Delphi folgt, der erste Schritt immer derselbe. Selbsterkenntnis. Und so schreibt der Landedelmann unter den 57 Dachbalken seines Turmstübchens, auf die er Sprüche aus dem Altertum und aus dem Prediger Salomonis hat schreiben lassen, die von der Eitelkeit der Welt und den Schwierigkeiten der Selbsterkenntnis künden, so schreibt er seine Essays über die Traurigkeit und den Ruhm, über die Furcht und die Kindererziehung, über die Freundschaft und über die Bücher, über die Verse des Vergil und über die Hinkenden. Und obwohl er sich gut mit den Wahrheiten der Alten eindeckt und klassische Anekdoten neben seine Erlebnisse von vorgestern früh setzt, in diesem Ein-Mann-Institut zur Erforschung des bedingten Lebens untersucht er nie den Menschen, mit dem hatten die Humanisten schon die Regale gefüllt, sondern einen Menschen, sich. Dieses hier ist ein aufrichtiges Buch, Leser. Es warnt dich schon beim Eintritt, dass ich mir darin kein anderes Ende vorgesetzt habe als ein häusliches und privates. Ich habe darin gar keine Achtung auf deinen Nutzen noch auf meinen Ruhm genommen. Ich will, dass man mich darin in meiner schlichten, natürlichen und gewöhnlichen Art sehe, ohne Gesuchtheit und Geziertheit. Denn ich bin es, den ich darstelle. Meine Fehler wird man hier finden, so wie sie sind. Und mein unbefangenes Wesen, soweit es nur die öffentliche Schicklichkeit erlaubt. Und hätte ich mich unter jenen Völkern befunden, von denen man sagt, dass sie noch unter der sanften Freiheit der ersten Naturgesetze leben, so versichere ich dir, dass ich mich darin sehr gern ganz und gar abgebildet hätte und splitternackt. Mit 20 hatte Montaigne brasilianische Indianer kennengelernt, die man nach Rouen gebracht hatte. Sie sagen, Sie haben in Ihrer Sprache eine Ausdrucksweise derart, dass Sie die Menschen als Hälften voneinander bezeichnen. Sie sagen also, Sie hätten bemerkt, dass es unter uns üppige, mit allen Annehmlichkeiten gesättigte Menschen gebe und dass Ihre anderen Hälften von Armut und Hunger ausgemergelt, bettelnd vor ihren Türen stünden und fänden es wunderlich, wie diese derart bedürftigen Hälften eine solche Ungerechtigkeit ertragen könnten und dass sie nicht die anderen an der Gurgel packten oder Feuer an ihre Häuser legten. All das ist so übel nicht. Aber einerlei, sie tragen keine Beinkleider. Aber sehen wir ihn uns endlich näher an, diesen unerschrockenen Entdecker eigener und fremder Wirklichkeiten. Ich bin von Wuchs ein wenig unter Mittelmaß. Das ist nicht nur ein Schönheitsfehler, sondern auch eine Unannehmlichkeit, besonders für den, der Befehle und Ämter zu führen hat. Es ist sehr verdrießlich, wenn man unter seinen Dienern dasteht und die Leute sich an einen wenden und fragen, wo ist der gnädige Herr? Und man nur noch den Rest des Bücklings erhält, den sie bereits eurem Bartputzer und Schreiber gemacht haben. Übrigens ist mein Wuchs kräftig und gedrungen. Das Gesicht nicht feist, aber voll. Die Gemütsart in der Mitte zwischen Fröhlichkeit und Schwermut. Mäßig sanguinisch und leidenschaftlich. Im Tanz, im Ballspiel, im Ringen habe ich es nur zu einer geringen und sehr landläufigen Fertigkeit bringen können. Im Schwimmen, im Fechten, im Kunstreiten, im Springen zu überhaupt keiner. Und so geht es seitenweise weiter. Nicht ganz ohne kokettes Understatement. Im Übrigen ein leidlich belesener Mann. Aber im Großen und Ganzen interessiert Montaigne sich für seine Mittelmäßigkeit. Für das also, worunter die meisten Jünglinge, Schriftsteller und Politiker am meisten leiden. Doch wir mögen noch so sehr auf Stelzen steigen. Auch auf Stelzen müssen wir mit unseren Beinen gehen. Und auf dem höchsten Thron der Welt sitzen wir doch nur auf unserem Hintern. Keiner Systematik folgend, auch nicht immer dem Titel seiner Essays, konfrontiert er Morallehren, Menschheitsideen und Ideale mit dem Alltag, dem Banalen, dem Leib. Und daraus springen die Erkenntnisfunken. Ich verabscheue Befehl, Verpflichtung und Zwang. Was ich sonst leicht und natürlich vollbringe, das vermag ich nicht mehr zu verrichten, wenn ich es mir willentlich zu tun vornehme, vorsetze und vorschreibe. Selbst an meinem Körper verweigern mir die Glieder, die eine gewisse Freiheit und Selbstherrlichkeit über sich besitzen, zuweilen den Gehorsam, wenn ich sie zu bestimmter Zeit und Frist zu auferlegter Dienstleistung anweisen und anhalten will. Diese erzwungene und herrische Fristsetzung macht sie störrisch. Sie verkümmern vor Schreck und Ärger und stellen sich tot. Aber auch sein Freiheitsdurst ist so groß, dass er nicht auf Befehl trinken kann oder weil alle anderen es tun. Er ist organisch unfähig zur Verstellung. Bei Hofe steht er lieber fremdelnd herum und gilt als unhöflich, als sich am Smalltalk zu beteiligen. Wir wissen nicht, Haut und Hemd auseinanderzuhalten. Es ist genug, sich das Gesicht zu pudern, ohne auch noch das Herz zu pudern. Man kann aus Feigheit tapfer sein. Aus Dummheit wahrhaftig, aus zu viel Leidenschaft impotent und aus Einsamkeit ranschmeißerisch. Man kann das Fremdeste umarmen und sich vor dem Nächsten fürchten. Dieser Art sind seine Funde. Freigesetzt von seiner gesellschaftlichen Rolle sitzt er da, fern dem Theater, aber nun auch ohne Skript und Souffleur und entdeckt Unterschiedliches. Wer sich nur recht beobachtet, wird sich kaum zweimal in der gleichen Verfassung finden. Wir sind alle aus lauter Flicken und Fetzen und so kunterbunt unförmlich zusammengestückt, dass jeder Lappen, jeden Augenblick sein eigenes Spiel treibt. Montaigne ist kein Psychologe. Er entdeckt vieles, was die Psychologie, die auf ihn folgte, die Descartesche zum Beispiel mit ihren 6 Grundaffekten und 33 Unterarten, die mathematisch berechnet werden können, was diese Psychologie erst einmal vergaß. Aber er gibt keine Ambivalenzlehre. Nero hat seine Mutter umbringen lassen und Nero hat darüber geweint. Und beides ist echt und kommt doch nicht zu einem Nero zusammen. Und er gibt keine Lehre von der Verdrängung. Ein Vergessen aus Übermaß an Schmerz nennt er es. Und nur im Vorübergehen spricht er etwas aus, was Freud den Inquisitoren und den Psychiatern erst wieder entreißen muss. Dass der Wahnsinn der Hexen gegenständliches Träumen sei. Vielleicht ist diese vorurteilslose Neugier und diese splitternackte Selbstoffenbarung von Körper, Geist und Seele ein Notbehelf. In einer Epoche, in der man sich nicht mehr umstandslos als Gottes erste Kreatur in den alten Katalog der Tugenden und Sünden sortieren mochte, aber sich auch noch nicht als Meister und Besitzer der Natur, auch der eigenen, und weiterhin als gesellschaftlichen Funktionsträger begreifen und den Rest der Bewusstlosigkeit überantworten konnte. Vielleicht konnte diese allumfassende kindliche Neugier und Zeigelust, vor der Pascal sich die Nase zuhalten wird, vielleicht konnte das nur in dieser Zwischenzeit entstehen. In dieser Umbaupause der Geschichte, in der alle Kulissen gleichzeitig geschoben werden und die Schauspieler mit sich allein sind. Man muss sowohl den Dingen wie den Menschen die Masken abnehmen. Verlassen vom Gott des Mittelalters, enttäuscht vom heroischen Menschen des Humanismus, und noch vor den Ablenkungen des Warenkorbs und den Tröstungen der Gerontologie versucht Michel de Montaigne realistisch zu sein. vor allem und immer wieder dort, wo das Verstummen des alten Gottes die empfindlichste Lücke ins Selbstgefühl gerissen hatte und wo auch Mutter Natur nicht trösten konnte. Sie kommen, sie gehen, sie schlendern, sie tanzen. Vom Tod hat keiner gehört. All das ist recht schön. Aber wenn er dann kommt und packt sie hinterrücks und unversehens an, welche Not, welch ein Geheul, welches Wüten, welche Verzweiflung wirft sie dann nieder? Dagegen muss man rechtzeitig etwas tun. Aber wie sieht sein Memento gegen den Tod aus? Sich in Gedanken auf den Tod einrichten, heißt sich auf die Freiheit einrichten. Wer zu sterben gelernt hat, der hat das Dienen verlernt. Wissen, dass wir sterben müssen, befreit uns von aller Unterwerfung und allem Zwang. Und es gibt auch noch nichts, das wichtiger wäre als das Leben. Selbst Montaignes höchster Wert nicht, die Wahrhaftigkeit. Ich würde der gerechten Sache bis an den Scheiterhaufen folgen, aber nicht bis hinein, wenn es sich vermeiden lässt. Richtig zu leben und verlernen zu dienen, das ist das Motiv dieser Anerkenntnis des unausweichlichen Todes. Niemand verschleudert sein Geld an andere. Jedermann verschleudert seine Zeit und sein Leben. Mit nichts gehen wir so verschwenderisch um wie mit diesen Dingen, mit denen zu geizen der einzige nützliche und löbliche Geiz wäre. Das ist noch nicht die verspießerte Zeitsparkassenlogik des akkumulierenden Benjamin Franklin, der die Menschen in seinen Maximen dazu anhalten wird, früh ins Bett zu gehen und morgens früh raus, weil man dann viel lesen und viel sparen kann. Akkumulieren hatte der adlige Montaigne noch nicht im Blut. Durchaus vorbürgerlich und adelig ist noch eine andere Konsequenz, die er aus der Beschäftigung mit dem Tode zieht. Man kann ihn so sehr fürchten, dass man sich mit Systemen der Daseinsvorsorge und des Schutzes so umstellt, dass vom Leben nichts mehr bleibt. Dass es sich klein macht und sich verkriecht, um sich zu bewahren. Wer die Sorge auf Dauer stellt, lebt nicht einmal vor dem Tod. Und so verzichtet er, Montaigne, darauf, im Kriege anders zu leben als im Frieden. Er schützt sein Haus nicht vor den umherziehenden Plünderern und Marodeuren. Verteidigung reizt zum Angriff, Ängstlichkeit zum Überfall. Ich habe keine andere Hut und Wache als die Sterne. Seine Theorie der offensiven Schwäche bewährt sich. Weil er sich keine Söldner hält, wird sein Schloss nicht überfallen. Und seiner Überzeugungskraft und nicht seinem Schwert verdanken wir seine Essays. Er hat es nicht gezogen, als er auf dem Weg zum Drucker nach Paris überfallen wird. Er hat geredet und man hat ihn laufen lassen. Mit Geld und Manuskripten. So viel zum Tod. Unser großes und herrliches Meisterwerk ist richtig leben. Darum steht es auch nur denen an, sich des Sterbens nicht zu grämen, die sich des Lebens freuten. Ich für meinen Teil liebe das Leben und lasse mir nicht beifallen, dass es der Bedürfnisse des Essens und Trinkens überhoben sein möchte, noch dass wir unser Leben fristeten, indem wir uns nur ein wenig von dem Pulver zum Munde führten, mit dem Epimenides sich den Hunger vertrieb und doch bei Kräften blieb, noch dass man die Kinder empfindungslos mit den Fingern und den Fersen zeugte, sondern vielmehr, mit Verlaub zu sagen, dass man sie wollüstig auch noch mit den Fingern und den Fersen zeugte. Sind wir nicht tierisch, das Tun tierisch zu nennen, das uns hervorbringt? Sein Plädoyer für die Natürlichkeit, seine Gesellschaftskritik, sein Rat, sich der milden Führung durch Mutter Natur hinzugeben, in allem, ist nie krude Naturalisierung. Montaigne stellt sich immer in die Mitte. Seine lyrischen Lobpreisungen der sinnlichen Liebe sind jenseits der mittelalterlichen wie der puritanisch-protestantischen Verachtung des Körpers. Und sie sind diesseits einer menschenverachtenden Bumslust, einer sich von der zweiten Natur, der Kultur emanzipierenden Sexualität. Wer nur seinen Körper eines natürlichen Dranges zu entledigen hat, der braucht dazu nicht andere mit so drängenden Anstalten zu behelligen. Das ist keine Speise für einen so rohen und gefräßigen Hunger. Montaignes Moral ist immer ein Protest gegen falsche Spaltungen, gegen die seltsame Eintracht von überhimmlischem, naturvergessenem Schwärmen und Denken und unmenschlicher unter die Animalität absinkender Barbarei. Im Dasein der Gesellschaft wie im Dasein der Einzelnen. Dieser Michel de Montaigne, der das Herz hat, sich so zu zeigen, wie er ist, und der das unendlich draufgängerisch findet, der auszieht, sich kennenzulernen mit dem ganzen Stolz eines, der das Fürchten verlernt hat, der sich als Erdenwurm findet, aber noch lange nicht findet, dass man sich deswegen krümmen muss. Dieser Michel de Montaigne besteht darauf, dass die Humanität irgendwo in der Mitte zwischen Hybris und Animalität angesiedelt sein soll. Und damit wird er zum Zeitgenossen, zum Genossen unserer Zwischenzeit. Er biss sich noch auf die Finger beim Essen. Und bei uns mehren sich die Zweifel, ob die Einführung der Gabel, der Druckmaschine uns zivilisierter, die der Dampfmaschine und des Flugzeugs mächtiger und die der Sozialversicherung und der Krankenkasse sicherer gemacht haben. Sicher, die aus den Ordnungen springenden Widersprüchlichkeiten unserer Welt sind weiter auseinandergezogen, weil die ganze Welt eine geworden ist. Die Arbeitslosen, die Türken, die Slums von Mexico City, sie alle künden davon, dass Fortuna heute das Weltwirtschaftssystem heißt. Das chronisch werdende Geraune von Zivilisationskrise, Wertewandel und Entfremdung signalisiert, dass niemand mehr weiß, was er glauben soll. Wieder meinen alle die, die von geistig-moralischer Erneuerung reden, etwas Verschiedenes, je nach Interessenlage. Und wieder wird ein Buch zum Bestseller, das das Motto »Tu, was du willst« zum Motto macht. Diesmal ist es Michael Endes unendliche Geschichte, die die Verlustseite der Neuzeit einklagt. Die Untergangsprognosen sind so zahlreich wie damals, nur stehen heute keine Sterngucker und Kartenleser vor den Türen. Anstelle von Nostradamus ist der Club of Rome vor die Türen der Mächtigen getreten mit computergestützten Apokalypsen. Und wieder steht, auch wenn die Wörter heute andere sind, im Grunde die Frage nach der Stellung der Menschen im Kosmos zur Diskussion. Umwelt heißt er heute. Die Anmaßung ist unsere natürliche Erbkrankheit. Das unheilvollste und gebrechlichste aller Geschöpfe ist der Mensch und allzumal das hofffertigste. Aus dem Hochmut kommt, dass er sich auserlesen dünkt und vom großen Haufen der übrigen Geschöpfe absondert, den Tieren, seinen Brüdern und Genossen ihr Teil zuweist und ihnen das Maß von Fähigkeiten und Kräften zuwägt, das er ihnen gönnen will. Durch welche Vergleichung zwischen ihnen und uns schließt er auf die Unvernunft, die er ihnen beilegt? Wenn ich mit meiner Katze spiele, wer weiß, ob sie sich nicht mehr noch die Zeit mit mir vertreibt, als ich mir mit ihr? Dieser Mangel, der die Geselligkeit zwischen ihnen und uns hindert, warum läge er nicht ebenso wohl an uns wie an ihnen? Es wäre noch zu erraten, wessen Fehler es ist, dass wir uns nicht verstehen, denn wir verstehen sie ebenso wenig wie sie uns. Aus eben diesem gleichen Grund können sie uns für vernunftloses Vieh halten, wie wir sie. Groß Wunder ist es nicht, dass wir sie nicht verstehen. Wir verstehen auch nicht die Basken und die Troglodyten. Wir müssen die Gleichheit achten, die unter uns ist. Wir stehen weder über noch unter den übrigen Geschöpfen. Alles, was unter dem Himmel ist, sagt der Weise, hat einerlei Gesetz und einerlei Los. Es gibt einigen Unterschied. Es gibt Grade und Stufen, doch im Angesicht einer und derselben Natur. Man muss den Menschen in die Schranken dieser Ordnung weisen und zwingen. Der arme Thor hat nicht das Zeug, sie in seinem Handeln zu überschreiten. Er ist mit gleichen Banden an sie geknüpft wie die anderen Geschöpfe seiner Art und in durchaus mittlerer Lage, ohne jede Vorzugsstellung, ohne wahre und wesentliche Auszeichnung. Es gibt Grade und Stufen. Für den neuadligen Montaigne ist das kein Grund zum Herrschaftsanspruch, eher zu einer altadligen Fürsorgepflicht. Es gibt eine gewisse Ehrfurcht und eine allgemeine Pflicht der Menschlichkeit, die uns nicht bloß mit den lebenden und fühlenden Tieren verbindet, sondern auch mit Bäumen und Pflanzen. Den Menschen sind wir Gerechtigkeit schuldig, Milde und Güte den übrigen Kreaturen, die für sie empfänglich sind. Und das klingt uns heute wieder ganz zeitgenössisch. Zwischendurch haben Kant und Descartes, von der Praxis ganz zu schweigen, den Tieren die Leidensfähigkeit abgesprochen. Und die Bäume und die Pflanzen hat man weggeräumt. Heute fragen sich in einem Reklambändchen über Ökologie und Ethik Philosophen, Ökologen und Theologen, ob wir der außermenschlichen Natur einklagbare Rechte zusprechen sollten. Heute, am Ende des Prozesses, dessen Anfang Montaigne nicht mitbekommen hat. Seine Kritik setzt noch nicht an den Fortschritten der Naturwissenschaften an. Gewiss, er hat den Kopernikus gekannt. Eine hübsche Theorie, hat er gesagt. Alles ordentlich abgeleitet. Aber wer weiß, ob wir nicht in 100 Jahren wieder eine neue haben. Und dass sie das Leben auf der Erde verändern könnte, das hat er mit eben der Bestimmtheit verneint, mit der wir heute bejahen, dass uns die Raumfahrt Teflon, Killersatelliten und die Mikroelektronik gebracht hat. Nein, die Einzelheiten interessieren ihn noch nicht so sehr. Schließlich ist er Landedelmann, kein Industrieller, kein Kaufmann. Nur die ganze Richtung scheint ihm ein Irrgang. Er sieht nur eine Konstante, die das Mittelalter durchzog und die unendlich wirksamer das kommende Zeitalter prägen wird. Den Anthropozentrismus, der trennt und schneidet und zerstört, was nicht identisch zu machen ist. Die sich von der sinnlichen Erfahrung verselbstständigende Tätigkeit eines menschlichen Organs, des Denkens. Unser Geist ist ein Arbeitsgerät, unruhig, gefährlich und vermessen. Ein gefährliches Schwert, gefährlich auch für den, der es trägt, wenn er die Waffe nicht ordentlich und vorsichtig zu gebrauchen versteht. Es gibt kein Tier, dem man mit so viel Berechtigung Scheuklappen umhängt wie dem Geist, um ihn zu zähmen. Unser Geist ist ein Arbeitsgerät. Das klingt heute wieder schwer und up to date, seit sich im Gefolge der Quantenphysik die Erkenntnis durchsetzte, dass die Naturwissenschaft keine Theorien über die Natur aufstellt, sondern die Beschreibung einer bestimmten Praxis von Menschen in der Natur gibt. Dass die Sache der Struktur nach keine Erkenntnis ist, sondern eine schwer rückgängig zu machende Veränderung der Natur. Man setze einen Philosophen in einen Käfig von dünnem und locker geflochtenem Eisendraht und hänge ihn darin in der Höhe der Türme von Notre-Dame zu Paris auf, so wird ihm seine Vernunft offenkundig bezeugen, dass er unmöglich hinausstürzen kann. Und doch wird er, wenn er nicht im Dachdeckergewerbe geübt ist, sich dessen nicht erwehren können, dass ihm der Blick von dieser schwindelnden Höhe Entsetzen und Schauder einjagt. Der Kern seiner kindlich-altväterischen Fortschrittsphobie ist der Gedanke, unsere denkende Praxis muss korrigiert werden durch die Gesamtheit unserer sinnlichen Erfahrung. Man setze einen Chemiefabrikanten in einen Käfig von locker geflochtenem Eisendraht und hänge ihn zwischen die Kamine seiner Fabrik, so wird ihm sein Sicherheitsingenieur offenkundig sagen, dass die Emissionen unter den Grenzwerten liegen. Und doch wird er sich dessen nicht erwehren, dass es irgendwie ungesund für ihn werden könnte. Es muss ja nicht so drastisch geschehen. Es gibt auch andere Mittel vielleicht. Und man muss ja auch nicht zum Erkenntnisfeind werden. Wenn es doch der Natur eines Tages gefiele, uns ihren Busen zu öffnen und uns unverhüllt die Kräfte und den Lauf ihrer Bewegungen schauen zu lassen, und uns dazu die Augen zu öffnen. O Gott, welche Irrtümer, welche Fehlrechnungen fänden wir da in unserer armseligen Wissenschaft. Ich müsste mich sehr täuschen, wenn sie ein einzig Ding richtig in seinem Wesen durchschaute. Etwas pauschal gesagt, weder hat sich die Natur uns enthüllt, noch haben wir ihr behutsam die Schleier abgenommen, sondern wir haben sie verhüllt, in die Bahnen des Experiments geschickt. Und heute fangen wir an zu merken, dass wir mit uns selbst experimentiert haben. Sollen sie die Pflanzen und Tiere verändern, sagt der Forschungsminister. Nur unsere Gene sollen sie nicht anrühren. Wir zweifeln, ob das so geht. Und Goethe, der Montaigne liebte, hat noch ähnlich gesprochen wie er. Das ist erst 6 Generationen her und fast genauso weit weg. Immerhin, es sind nicht mehr nur die krassen Außenseiter, die einen Paradigmenwechsel in den Naturwissenschaften vorschlagen. Und manche bedienen sich goethischer Gedanken. Da dergestalt alle Dinge dem Wandel von einer Veränderung zur anderen unterliegen, findet sich die Vernunft genarrt, wenn sie darin eine greifbare Wirklichkeit sucht. Denn sie kann nichts Bleibendes und Beharrendes erfassen, weil alles entweder zum Sein unterwegs ist und noch gar nicht besteht, oder schon zu vergehen beginnt, noch ehe es entstand. Das ist überholt. Diese Vernunft hat sich in den 12 Generationen, die uns von Michel de Montaigne trennen, aus dem ewigen Kreislauf der Natur und der Dynastien emanzipiert. Sie ist zum Leitinstinkt geworden. Sie selbst hat eine greifbare Wirklichkeit in die Welt gesetzt. Denn die Handbreite breiter machen als die Hand, die Armeslänge länger als den Arm und den Schritt weiter ausholen wollen als die Beine reichen, das ist unmöglich. Und wieder die Natur. Unmöglich ist es nicht. Die Menschheit hat weit ausgeholt und ist aus dem Kreislauf herausgetreten. Es ist ein Schritt von den gegossenen Kanonen, mit denen Henri IV über die Reaktion siegte, bis zu dem kleinen Schritt auf den Mond. Es ist ein linearer Marsch von Agricolas Buch über den Bergbau bis nach Dragan. Von Descartes Dressurpsychologie bis zur Wahlwerbung, von Gutenbergs Erfindung in die moderne Medienvielfalt, von Paracelsus über Pasteur und Koch zu den Hühnerfarmen und der Züchtung von Mäusen doppelt so groß, wie Mutter Natur sie gemacht hat. Uns packt der Schwindel, den Montaigne seinen Philosophen verschreiben wollte. Und die Kehrseiten, das gerechte Maß, die Fortschritte in der Medizin, Montaignes Nierensteine wären heute kein Problem mehr, die Fortschritte in der Volksgesundheit, im allgemeinen Bibliothekswesen und der Sozialversicherung, IKEA-Möbel und Appenzeller für alle, ist das nichts? Nein, das ist nicht nichts. Aber vielleicht sollte man sich ein für alle Mal abgewöhnen, immer wieder auf dieses Argument mit den Autobahnen, das war ja auch was Gutes dran, einzugehen. Und den Reformisten der Kehrseite sagen, dass sie dann auch die Speckseite reformieren müssen. Man sollte sich weigern, zu vergessen, dass unser Fortschritt darauf beruht, dass wir Südamerika dreimal ausgebeutet haben. Mit dem Gold, mit dem Kautschuk und heute mit den Zinsen für Chase Manhattan. Sie kommen, sie gehen, sie schlendern, sie tanzen. Vom Tod hat keiner gehört. Es geht ja nicht nur um die Walfische und die Wälder, die Glühwürmchen und das Grundwasser, die Herztöne und den Humus, die beim Auseinandernehmen und Zusammensetzen der Mutter Natur durch die Maschen fielen. Auch die Sicherheit ist nicht unbedingt gewachsen. Im Land der Leitplanken sind die Autofahrer zu Automaten geworden. Jeder hat mehr als ein Huhn im Topf, aber nimm den großen Apparat weg und keiner ist mehr überlebensfähig. Jeder hat mehr und alle hängen am Tropf. Haben wir mehr in der Hand als Montaigne? Der konnte sein Schloss zur bürgerkriegsfreien Zone erklären. Heute käme der Landrat und würde es ihm verbieten. Die Computer sorgen für die Sicherheit. Montaigne fiele tot um, wenn man ihn auf den Times Square stellen würde. Unsere Kinder haben mit 3 die Bronchitis. Und der führende Systemtheoretiker sagt, die Welt ist rund und man weiß nicht, was geschehen wird. Die Menschen geben sich in Miete. Ihre Fähigkeiten gehören nicht mehr ihnen, sondern denen, an die sie sich verdingen. Ihre Mietsherren sind bei ihnen zu Hause, nicht sie. Heute, wo wir unseren Geist an das Bildungssystem, unsere Gesundheit an die Vorsorgeindustrie, unser Leben an die NATO, unseren politischen Willen an die Firma Flick, unsere Lebendigkeit an die ARD und unsere Tränen ans Kino in Miete gegeben haben, heute staunt man, wenn man Montaigne liest, wie ganz, wie gesund einer sein kann, wenn sich das gesellschaftliche Netz ein wenig lockert. Montaigne ist unfähig zur Unfreiheit, zum Selbstbetrug, zur Delegation von Gefühl und Denken. Da besteht einer einfach darauf, nach keinem Gesellschaftsvertrag zu leben, den nicht er selbst unterschrieben hat. Unter unseren alltäglichen Handlungen ist von 1000 nicht eine, die uns angeht. Montaigne ist ein Anarchist, der weiß und fühlt, dass sie noch andere Fäden an die Erde binden als gesellschaftliche, vitalere. Montaigne hat die unbestechliche und entwaffnende Intelligenz eines 5-Jährigen. Die fragen uns, wozu wir Raketen haben, die so weit schießen, dass man gar nicht mehr sehen kann, ob sie liebe oder böse Menschen treffen. Oder warum wir vor 40 Jahren den bösen König in Berlin hatten, obwohl ihn doch keiner wollte. Montaigne ist das gesunde Kind von vorm Beginn der Neuzeit, der Technik, des Kapitalismus und der milden und geregelten Knechtschaft. Kinder sind redselig, scharfzüngig, neugierig auf das Größte und das Kleinste. Sie finden jede Lücke im System unserer Worte und Taten. Sie sind schau- und zeigegierig, naiv und vernünftig. All das finden wir bei Michel de Montaigne. Er sagt nicht nur, dass der Kaiser keine Kleider hat, er zieht sich selbst aus, egozentrisch wie ein Kaiser. Er richtet seine höchst individuelle Vernunft, die noch nicht mit Apparaten bewährt ist und noch nicht ganz vergesellschaftet, auf die Welt. Ein Kind in der Zwischenzeit vor unserer. Können wir mehr, als uns über ihn zu freuen? Als Aesop, dieser große Mann, einst seinen Herrn im Gehen pissen sah, nun gut, sagte er, werden wir auch noch im Laufen scheißen müssen. Können wir seine Weisheit übernehmen, wie er die der Griechen? Trennen uns nicht 12 Generationen von ihm und eine ganze Welt? Dass die Menschennatur nicht unendlich plastisch ist, das spricht gegen seine vorschnelle Verbannung ins Kinderreich der Poesie. Und vielleicht auch die Erfahrung, dass in historischen Zwischenzeiten die einfachen Wahrheiten über die Natur des Menschen immer von Einzelnen, von Exzentrikern in Erinnerung gebracht werden. Diogenes ist sein Vorläufer, auch der zeigte seine Nacktheit auf dem Markt. Und heute mag sich jeder seinen Liebling aussuchen. Umstandslos anknüpfen kann man allerdings nicht. Wir wissen zu sagen, so sagt Cicero, dies ist die Ethik Platos, das sind die wörtlichen Worte des Aristoteles. Aber wir, was sagen wir selber? Wie urteilen wir? Was tun wir? Einiges ist schon gesagt. Und in vielem schließen wir uns heute Montaignes Skepsis an. Seine Common-Sense-Einwände gegen den Anthropozentrismus, den Eurozentrismus, die losgelassene Neuerungslust kommen uns fast wie neue Erkenntnisse vor. Dabei entstammen sie doch nur der Vernunft eines Einzelnen, die sich noch nicht mit Apparaten bewährt hat. Aber was können wir mit diesem gesunden Einzelexemplar, das da zwischen den Epochen gelebt hat, heute anfangen? Haben nicht die 12 Generationen, die zwischen uns liegen, auch wenn sie daran nichts geändert haben, die Welt um uns herum und damit unser Verhältnis zu ihr, Montaignes Weltweisheit kindisch werden lassen? Gibt uns dieser Landedelmann, der nicht hinging, als Krieg war, gibt er uns mehr als die Rückenstärkung für die kleinen Fluchten? Nichts fällt, wo alles fällt. Die Krankheit des Ganzen ist die Gesundheit des Einzelnen. Ein einhelliger Zusammenbruch ist ein Widerspruch in sich. Ich meine es da als verfalle nicht in Verzweiflung. Und ich glaube noch Wege zu unserer Rettung zu sehen. Verzweiflung nützt nichts und niemanden. Das ist richtig. Aber die Rahmenbedingungen haben sich geändert. Und wenn ihr einen Tag gelebt habt, so habt ihr alles gesehen. Ein Tag ist gleich allen Tagen. Es gibt kein anderes Licht und keine andere Nacht. Diese Sonne, dieser Mond, diese Sterne, dieses Weltgebäude ist dasselbe, dessen sich eure Ahnen erfreuten und das eure Enkel bestaunen werden. Und das konnte er noch schreiben. Damals gab es noch Lücken im Weltenbau. Aber heute, wo wirklich alles mit allem zusammenhängt, sind wir da gar nicht mehr so sicher. In der Studie Global 2000 ist der Kleopatra-Obelisk abgebildet, der seit 1890 in New York steht. Die Hieroglyphen auf der Ostseite sind noch lesbar. Die Westseite ist schwarz und zerfressen vom Regen aus dem Landesinnern. 90 Jahre haben zerstört, was 3,5 Jahrtausende Bestand hatte. Die gesunde Skepsis des Einzelnen reicht nicht mehr, wenn die Resultate, die Befunde, die Tendenzen eindeutig sind. Wenn es weniger nach Zwischen- als nach Endzeit aussieht. Skeptisch sind doch heute alle. Sogar die Manager sind, sagen die Sozialwissenschaftler, privat der Meinung, dass sie beruflich die Welt zerstören. Die Menschen geben sich in Miete. Ihre Fähigkeiten gehören nicht mehr ihnen, sondern denen, an die sie sich verdingen. Ich bin so unbändig voll Gier nach Freiheit, dass ich, wenn mir jemand den Zutritt zu irgendeinem Winkel Indiens verböte, darob um ein Stück unfroher leben würde. Und solange ich anderwärts noch freies Land oder freien Himmel finde, werde ich nicht auf einem Erdenfleck verkümmern, wo ich mich verkriechen müsste. Ich ginge ungesäumt von dannen, unter anderen zu leben, wo immer es wäre. Aber auch der Rückzug hat seine historischen Bedingungen. Vor der Pest und dem Bürgerkrieg kann man fliehen. Vor der Ölpest, dem Säureregen, der Krise, dem Raketensystem und dem Datennetz kaum. Wer weder widerstehen will noch fliehen, wie ist dem zu helfen? Montaignes Selbstliebe ist so groß, dass sie sich nicht aufs Überleben beschränkt, sondern auf die Bedingungen des guten Lebens richtet. Einen Menschen hat er geliebt in seinem Leben, den 3 Jahre älteren Etienne Laboétie, sein alter Ego, das ihm viel zu früh starb. Die Essays sind Unterhaltungen mit dem toten Freund. Ihre Freundschaft entstand durch ein Freiheitspamphlet, das Laboétie 1548 nach der blutigen Niederwerfung einer Steuerrevolte in Bordeaux durch königliche Truppen geschrieben hatte. Nicht gegen die Herrscher, polemisiert Laboétie, sondern gegen die freiwillige Knechtschaft der Leidtragenden. Wie Montaigne organisch unfähig zur Unfreiheit, wundert er sich grenzenlos über die, die mitmachen, weil für sie als Träger und Zwischenträger der Macht ein bisschen abfällt. Erstaunt, wie bereitwillig sie ihre Selbstständigkeit, ihre Bewegungsfreiheit, ihre Gedanken für Brot und Spiele weggeben. Wie gedankenlos sie ihr Leben vermieten, um damit die Miete zu verdienen. Ja, wie das Feuer eines Funkens wächst und auflodert und je mehr Holz es findet, desto mehr verbrennt. Und sich selbst verzehrt nur dadurch, dass man es nicht weiter nährt, ohne es mit Wasser zu löschen. Und wenn es nichts mehr zu verzehren hat, alle Kraft verliert und erlischt. So fordern die Tyrannen umso mehr, je mehr sie rauben. Und je mehr man ihnen gibt und dient, desto mehr verderben und zerstören sie und umso stärker befestigen sie ihre Stellung und werden mächtiger und dreister, alles zunichte zu machen und zugrunde zu richten. Gibt man ihnen aber nichts und verweigert den Gehorsam, so braucht es weder Kampf noch Schlag. Und sie stehen bloß und kraftlos da und sind nichts mehr, wie eine Wurzel ohne Wasser und Nahrung die Pflanze verdorren und absterben lässt. Lernen wir doch einmal. Lernen wir recht zu handeln. Erheben wir unsere Augen zum Himmel um unserer Ehre willen und aus Liebe zur Tugend und um der Liebe und Ehre des allmächtigen Gottes willen. Michel de Montaigne, der den allmächtigen Gott auch die freundliche Mutter Natur nannte, Michel de Montaigne wollte La Boétie's Pamphlet inmitten seiner Essays abdrucken. Im Zentrum seiner Betrachtungen aus dem kleinen Rückzug sollte dieser Aufsatz über die große Freiheit stehen, über die große Verweigerung, die gewaltfreie Revolte. Er hat zwischen den Fronten des Bürgerkriegs diesen Plan fallen gelassen. Diese Zeit war ihm nicht reif dafür. Verwirklicht worden ist La Boétie's Gedanke erst einmal von Gandhi in Indien. Die Liebe zur Welt und die Selbstachtung sind bei Montaigne und bei La Boétie so miteinander verschmolzen, dass man Montaignes Rückzug heute nicht anders lesen kann, denn als eine Rückeroberung all dessen, was die Menschen freiwillig in die Verwaltung und Verantwortung anderer, seien sie nun Herren oder Mandatsträger, gegeben haben und die so übel damit wirtschaften. Vielleicht gar nicht aus bösem Willen, sondern weil ihre Apparate zu groß geworden sind. Das Wissenschaftssystem, diese Kloake der kollektiven Vernunft, wie es uns aus ihm selbst entgegentönt. Die politischen Systeme, die unregierbar wären, wie ihre Verwalter es selbst nennen. Die technischen Systeme, die uns ernähren, indem sie uns die Grundlagen dafür unter dem Boden wegziehen. Wir sind alle gezwungen, neu zu prüfen, wie es mit unserer Bereitschaft steht, die Verantwortung für unsere Gedanken und Taten politischen Parteien, Gewerkschaften, der Kirche oder dem Staat auszuliefern. Das hat Claude Etherly geschrieben, der die Bombe auf Hiroshima geworfen hat. Am vorläufigen Ende des Prozesses, vor dessen Beginn Michel de Montaigne geschrieben und gelebt hat. Wie kommt es zu Zwischenzeiten? Das Alte funktioniert nicht mehr, aber es ist auch noch nichts Neues da. Einzelne machen nicht mehr mit. Ihre Lebenserwartungen, ihre ästhetischen Ansprüche, ihre leiblichen Bedürfnisse, ihre Selbstachtung kommen nicht mehr auf ihre Rechnung. Also steigen sie aus und leben auf eigene. Sie scheinen zurückzufallen hinter den Stand der Produktivkräfte. Sie sind machtlos, weil sie keine Macht wollen. Man kann sie übersehen. Aber sie verweigern dem System die Nahrung, die Kaufkraft, die Intelligenz, die Loyalität. Wir sind, ein jeder von uns, reicher als wir glauben. Aber man richtet uns zum Betteln und zum Borgen ab. Ich trage ein niedriges und ruhmloses Leben vor, doch was verschlägt es? Jeder Mensch trägt in sich das ganze Bild der Menschlichkeit. Diese kleine Leute-Wahrheit ist ebenso verzichtbereit, weil sie nur begrenzt kompromissfähig ist, wie sie hochmütig ist, weil sie nur begrenzt belehrbar ist von Politikern, Lehrern und Vorgesetzten. Die Sekretärin in Kiel, die lieber kündigt, als Rüstungsaufträge zu tippen. Der Chemiearbeiter in Kanada, der gefeuert wird, weil er sich weigert, das Abwasserventil aufzudrehen. Das Kind, das aus Empörung über die Verlogenheit seiner Eltern wegrennt. Sie alle sind Brüder und Schwestern der einfachen Weisheiten des Landedelmannes aus der Gascogne. Gewiss, die Lage ist komplizierter als damals, wie immer in Zwischenzeiten. Was wird uns denn die Philosophie in dieser Bedrängnis sagen? Dass wir den Gesetzen unseres Landes folgen sollen? Wir sagen, diesem schwankenden Meer von Meinungen? Ich vermag meine Vernunft nicht dermaßen biegsam zu machen. Dass ein solcher Mensch geschrieben hat, dadurch ist wahrlich die Lust, auf dieser Erde zu leben, vermehrt worden. Das hat Friedrich Nietzsche geschrieben, bevor die bürgerliche Gesellschaft in ihre letzte Runde ging. Mit ihm würde ich es halten, wenn die Aufgabe gestellt wäre, es sich auf der Erde heimisch zu machen. Wenn die Aufgabe gestellt wäre. Aber man kann es ja mal drauf ankommen lassen. Auf NDR 3 hörten Sie in einer Koproduktion des Senders Freies Berlin mit dem Norddeutschen Rundfunk in durchaus mittlerer Lage Begegnungen mit Michel de Montaigne von Matthias Greffrath. Die Sprecher waren Klaus Nägelin, Hans-Peter Krüger sowie der Autor. Redaktion Alfred Paffenholz.